ein Adam mag sich voller Schrecken vor Gottes Angesicht im Paradies verstecken. Der allerhöchste Gott kehrt selber bei uns ein, und so entsetzt sich mein Herz nicht, es könnet sein erbarmendes Gemüte aus unermessener Güte. Ihr Einkommen.